Neue Jugend, neues Leben, Freude trunken ohne Wein. Neuer Mut blüht auf zum Leben, frohe Menschen wollen wir sein. Unser Zeichen ist die Sonne mit dem goldenen Strahlenband. Und ein blauer Himmel wölbt sich über unserem Jugendland. Und ein blauer Himmel wölbt sich über unserem Jugendland. Fort mit alltagsgrauen Sorgen. Wir sind ist Sonnenschein, wie ein strahlend heller Morgen soll für uns die Zukunft sein. Unser Zeichen ist die Sonne mit dem goldenen Strahlenband und ein blauer.